Herzlich willkommen bei Alpha Centauri. Heute geht es um die Entfernungsbestimmung Nummer 2. Viele Zuschauer hatten mich ja aufgefordert, endlich mal zu erzählen, wie man eigentlich in diesem Universum bestimmen kann, wie weit wir von den Dingen da draußen entfernt sind. Und in der ersten Sendung haben wir ja schon mal festgestellt, wie wir gemessen, wie die alten Griechen vor allen Dingen gemessen haben, wie weit der Mond von uns entfernt ist. Dann über die Kepler-Gesetze haben wir die Masse der Sonne bestimmt und die Entfernung zur Sonne bestimmt, die Entfernung zu den anderen Planeten bestimmt. Und dann gab es diesen Effekt der sogenannten Parallaxe. Also ob ich jetzt von hier oder von da etwas anschaue, das macht einen Unterschied in der Position, eine scheinbare Positionsveränderung. Und aus dieser scheinbaren Positionsveränderung kann man nun die Entfernungen bestimmen zu den Sternen, sagen wir mal, naja, innerhalb der nächsten 1500 Lichtjahre. Aber dann ist Schluss. Und wie macht man das dann weiter? Nun, das soll Thema heute sein. Also, wie misst man Entfernungen? Römisch 2. Wie geht es denn nun weiter? Ja. Misst man Entfernungen? Römisch 2. Na, wir sind ja hier im Bildungskanal, schreiben natürlich hier drüber. Für die Zuschauer, der klugen Kopf hinter der FAZ, nehmen wir natürlich auch noch die andere Schreibweise. Wie misst man nun Entfernungen zu einer Milchstraße wieder in, oder innerhalb einer Milchstraße jenseits von 1500 Lichtjahren? So eine Milchstraße, um das nochmal zu sagen, ist ja 100.000 Lichtjahre groß. Und zum Beispiel unsere Nachbargalaxie Andromeda, von der wir ja eben genau sehen, wie riesig sie ist, wir wissen das heute, die hat schon einen Abstand von 2,25 Millionen Lichtjahren. Also wenn die Parallaxenbestimmung uns nur die Möglichkeit gibt, sozusagen einen winzig kleinen Teil des Raumes zu messen, also wir haben dann sozusagen eine ganz kleine Messlatte, ja, wie misst man denn die Entfernungen zu solch riesengroßen Gebilden wie Milchstraßen, wie zum Beispiel Andromeda? Oder wie misst man Entfernungen innerhalb unserer Milchstraße, die jenseits von 1500 Lichtjahren sind? Und das ist gar nicht so einfach. Und es ist in der Tat so, ich habe Ihnen das ja schon in der ersten Sendung gesagt, für mich als Theoretiker ist es ein Riesending, wie meine beobachtenden Kollegen eigentlich feststellen, wie weit ein Objekt von uns entfernt ist. Und da gehört eine ganze Menge Astrophysik hinzu, dazu. Nun fangen wir mal an. Jetzt müssen wir, einen Moment, müssen Sie mal aufpassen. Es geht um die, um einige Begriffe. Und zwar um den Begriff der Helligkeit. Es gibt die scheinbare Helligkeit und die wahre Helligkeit. Nun, für die Astronomen ist die scheinbare Helligkeit etwas äußerst Unerquickliches, denn sie sehen die Sterne ja nur, weil die Sterne leuchten und weil diese Sterne eine gewisse Distanz haben. Das heißt, das, was wir von einem Stern sehen, ist eben nur scheinbar. Es ist nicht seine wirkliche Helligkeit, solange wir nicht wissen, wie weit er von uns entfernt ist. Demgegenüber steht die wahre Leuchtkraft. Also das, was der Stern am Orte seines Seins, also da, wo er ist, tatsächlich leuchtet. Ja, von der Sonne wissen wir, die hat eine Sonnenleuchtkraft. Warum? Naja, wir wissen ja, wie weit sie von uns entfernt ist. Aber woher wissen wir jetzt, wie hell ein Stern tatsächlich ist? Die Astronomen haben sich dazu was überlegt. Sie haben sich definiert die sogenannte wahre Helligkeit oder absolute Helligkeit. Dazu nimmt man einen Stern und bringt ihn in eine Entfernung von genau 30 Lichtjahren und sagt, Stern, wenn du genau da wärst, dann hättest du eine absolute Helligkeit. Merken Sie es? Da stimmt ja irgendwas nicht. Woher soll ich denn das wissen? Ich weiß ja noch nicht mal, wie weit der Stern tatsächlich entfernt ist, geschweige denn, ich weiß etwas darüber, wie seine Leuchtkraft wirklich ist. Das kann ich doch gar nicht wissen. Hier scheint sich die Katze irgendwie völlig in den Schwanz zu beißen. Jetzt ist es so, Leuchtkraft oder Entfernungsbestimmungen beinhalten eine unglaubliche Menge Astrophysik, denn das Universum ist mit einigen Sternen ausgestattet, die quasi Standardkerzen sind. Was ist eine Standardkerze? Nun, das sind Sterne, die überall, wo immer sie auch sind, eine gleiche Helligkeit haben. Das heißt, jetzt wohl aufgemerkt, das heißt, wenn ich jetzt wüsste, wie weit der Stern von uns entfernt ist, dann würde ich auch seine scheinbare Helligkeit in eine wahre Helligkeit umrechnen können. Also, wenn ich eine Kerze habe, von der ich genau weiß, die ist jetzt hier bei mir, von der ich genau weiß, wie hell sie ist, und jetzt bringe ich die ein bisschen weg von mir, dann geht das ja mit dem Quadrat des Abstandes, wird es immer schwächer. Also, woher kriege ich eine Standardkerze? Da gibt es, auch das ist immer wieder eine tolle Geschichte, also die Verknüpfung von Atom und Atomphysik in dem Fall mit Astronomie. Es gibt nämlich eine Sorte von Sternen, die funktionieren, die pulsieren. Die pulsieren wirklich. Das heißt, deren Leuchtkraftveränderungen kommt nicht dadurch zustande, dass ein Begleiter an dieser Scheibe vorbeizieht und damit die Scheibe dieses Sterns zum Beispiel verdeckt, sondern die Leuchtkraftveränderung dieser Sterne kommt dadurch zustande, dass sie besonders hell sind und besonders leuchtkräftig. Das sind die sogenannten Cepheiden. Cepheiden sind Sterne, die schon im Riesenstadium sind, die 1000 bis 10.000 Sonnenleuchtkräfte haben und in deren Innern bereits das Heliumbrennen also lange angelaufen ist. Das heißt, die verbrennen gar keinen Wasserstoff mehr. Die sind sehr, sehr heiß, sehr, sehr hell. Und durch diese große Leuchtkraft, die sie haben, ionisieren sie das Helium in ihren äußeren Schichten. Ionisation heißt Freisetzen von Elektronen. Na, Elektronen, wissen Sie ja, das sind ja diese kleinen Teilchen, die normalerweise um den Atomkern herumfliegen. Jetzt laufen die frei rum. Viele Elektronen stören den Brei, also in dem Fall das Licht. Das Licht stößt sich nämlich an den Elektronen und kommt nicht aus dieser Hülle raus. Diese Hülle ist, wie wir sagen, optisch dick. Jetzt drückt der Stern von innen, der strahlt ja, ne, und drückt die Hülle auf. Dadurch, dass die Hülle sich aufbläht, wird sie kühler. Die Elektronen werden von den Heliumatomen wieder eingesammelt und das Licht kann wieder raus. Das heißt, die eben noch über dem Stern liegende Hülle blub, fällt wieder auf ihn drauf. Auf die Art und Weise ergibt sich ein Pulsieren. Diese Sterne haben nun was ganz Tolles. Sie haben eine Perioden-Leuchtkraft-Beziehung. Es gibt ja nicht so viele Frauen in der Astronomie, deswegen kann man mal eine hier an der Stelle erwähnen. 1912 hat Henrietta Leavitt festgestellt, oder Leavitt, glaube ich, ist mir jetzt peinlich, festgestellt, dass es eine Perioden-Leuchtkraft-Beziehung gibt in folgender Weise. Je stärker die Leuchtkraft, umso größer ist die Periode. Das können wir jetzt gut verstehen. Denn wenn die Leuchtkraft sehr hoch ist, dann werden diese Hüllen sehr weit weggetrieben und es braucht dann einfach eine längere Zeit, dass diese Hüllen wieder auf den Stern fallen. Das heißt, diese Frau hat festgestellt, dass die wahre Leuchtkraft des Sternes mit seiner Periode zusammenhängt. Mit anderen Worten, wenn ich die Periode des Cepheiden messe, habe ich seine wahre Leuchtkraft. Ja, aber ich habe immer noch keine Entfernung. Ich muss also mindestens jetzt erstmal wissen, ob es vielleicht einen Cepheiden gäbe, der in meiner unmittelbaren Entfernung sitzt von 1500 Lichtjahren, dessen Entfernung messe ich mit der Parallaxe, also einmal von hier und einmal von da, dann kenne ich die tatsächliche Leuchtkraft, die diese Standardkerze hat. Und wenn ich das habe, dann kann ich quasi also auf galaktische Entfernungen hinaus Entfernungen messen. Denn dann habe ich ja meine Standardkerze und dann gucke ich nur noch, welche scheinbare Helligkeit dieser Stern irgendwo hat und dann rechne ich zurück auf die Entfernung, weil ich alles kenne. Haben Sie das jetzt verstanden? Also nochmal, ne? Die Cepheiden, das ist eine Kerze, von der ich genau weiß, wie hell sie ist, weil die Elektronen einmal frei sind und das Licht stören. Die Cepheide pumpt sich auf, dann fällt er wieder zusammen. Ich weiß, je höher die Periode ist, umso höher ist die Leuchtkraft. Das heißt also, die Leuchtkraft definiert mir genau, wie groß dieser Stern ist und wie langsam oder wie schnell er pulsiert. Das ist die Standardkerze für die Entfernungsbestimmung innerhalb unserer Milchstraße und sogar der Entfernung zu den nächsten Milchstraßen. 1923 zum Beispiel hat Edwin Hubble die Entfernung zu Andromeda-Galaxie versucht mit Cepheiden zu messen. Sie müssen sich Folgendes klar machen. Diese wunderbare Galaxie, die für uns heute längst, das weiß jeder, ist Andromeda, ist eine Galaxis wie unsere Milchstraße. Das war bis Anfang der 20er Jahre des 20. Jahrhunderts gar nicht klar, ob es sich dabei um eine Milchstraße handelt, also eine Sterneninsel wie unsere Milchstraße, oder vielleicht nur, naja, irgend so ein Nebel. Die heißen ja auch alle Nebel, der Andromeda-Nebel. Man wusste ja gar nicht, ob es außerhalb der Milchstraße noch andere Galaxien gibt. Das war sozusagen die Frage an die Kosmologie, also an die Welttheorie schlechthin war, ist die Milchstraße das einzige Objekt im Universum, also schon wieder so eine Art von anthropischem Weltbild, das wir uns auf uns selbst zentrieren, wenn wir schon nicht der Mittelpunkt der Welt sind als Erde und Sonne, vielleicht ist die Milchstraße der Mittelpunkt des Universums, weil wir da drin sitzen. Nun, Hubble war derjenige, der zum ersten Mal Einzelsterne in Andromeda in der Lage war zu beobachten mit seinem riesigen Teleskop, der hat einen 5-Meter-Spiegel, und stellte also fest, bei Andromeda handelt es sich um eine andere Milchstraße. Das war sozusagen ja, der Schnitt durch die sämtlichen anthropozentrischen Weltbilder des anfänglichen 20. Jahrhunderts. Es war so, dass auf einmal unsere Milchstraße auch nur eine Milchstraße unter vielen anderen war. Denn Hubble stellte dann fest, wie weit Andromeda von uns entfernt ist. Nun, wie hat er das gemacht? Hubble hat es genau so gemacht, wie ich Ihnen das gerade gesagt habe. Er hat nämlich Cepheiden benutzt. Cepheiden sind aufgrund ihrer wahnsinnigen, ich habe es ja vorhin schon mal gesagt, 1000 bis 10.000 Sonnenleuchtkräfte. Also die sind wirklich hell, die Dinger. Konnte er Cepheiden in Andromeda-Nebel tatsächlich identifizieren. Und hat aus der Entfernungsbestimmung zu Andromeda ein Alter des Universums bestimmt. Kommen wir aber gleich drauf. Wollen wir mal langsam machen. Denn was Hubble nicht wusste, es gibt eine ganze Reihe von, oder es gibt genau zwei Klassen von Cepheiden, nämlich die einen und die anderen. Also es gibt leider Gottes nicht nur eine Kerze, sondern es gibt auch noch eine andere Kerze. Und diese andere Cepheidenkerze ist einfach ein bisschen leuchtschwächer als die einen. Also das wusste man damals aber noch nicht. Und deswegen, das war das eine Problem. Das andere Problem, was Hubble hatte, und das kann man dem Mann nun wirklich nicht übel nehmen, er konnte nicht so gut unterscheiden zwischen den leuchtschwachen Cepheiden unserer Milchstraße. Denn wenn man zu Andromeda guckt, dann guckt man durch die Milchstraße auch durch. Er hatte also die leuchtschwachen Cepheiden der Milchstraße auf der einen Seite und die, ist ja klar, das Ding ist ja weit weg, ich habe es Ihnen ja vorhin schon mal gesagt, 2,25 Millionen Lichtjahre, das ist ja eine Ecke, und den leuchtstarken Cepheiden von Andromeda. Das heißt, seine Entfernungsbestimmung war ein Mischmasch. Ja. Und deswegen war sie auch falsch. Denn nach Hubble wäre Andromeda deutlich näher gewesen, als wir das heute festgestellt haben. Nach Hubble wäre das ganze Universum damit, denn er hat mit der Cepheiden-Methode noch viele andere Entfernungen zu anderen Galaxien bestimmt, wäre das ganze Universum viel kleiner gewesen. Und Hubble rechnete, wie gesagt, 1923, 24, also ist mir jetzt direkt peinlich, rechnete er ein Weltalter aus von 2 Milliarden Jahren. Also das Universum wäre nur 2 Milliarden Jahre alt. Jetzt war aber zu dieser Zeit natürlich längst die Radioaktivität bekannt und man wusste schon, wie alt die Erde ist. Man wusste, dass die Erde 4,5 Milliarden Jahre alt ist. Können Sie sich vorstellen, was da unter Wissenschaftlern los war? Der Astronom, der sagt, hört mal, die Cepheiden-Methode in der Milchstraße, das klappt wunderbar, das muss richtig sein. Und nach meinen Vorstellungen, denn Hubble stellt ja auch fest, dass die Welt expandiert, daraus hat er ja ausgerechnet, wie alt die Welt sein muss, stellt Hubble fest, die Welt kann nur 2 Milliarden Jahre alt sein. Und hier, die Gesteinsleute haben natürlich gesagt, das ist doch Quatsch, die Erde ist mindestens 4,5 Milliarden Jahre alt. Das Universum kann doch nicht jünger sein als die Erde. Wo kommen wir denn da hin? Das führte zu einigen unglaublichen Diskussionen, die sich im Laufe der nächsten 25, 30 Jahre zu einer Kosmologie verdichteten, die dann als sogenannte Steady-State-Theorie bekannt wurde, dass also das Universum schon immer war. Auf diese Art und Weise hat also ein kleiner Messfehler eine ziemlich große Auswirkung gehabt. Letzten Endes hat es die Kosmologie in eine völlig andere Richtung getrieben. Wir wissen heute, dass das nicht so ist. Das Universum ist kein Steady-State-Universum, also nicht stationär, sondern es entwickelt sich unglaublich schnell und dynamisch weiter. Und wie es weitergeht, das erzähle ich Ihnen demnächst in Entfernungsbestimmung Römisch 3.